Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht hier bei uns. Das heißt, ihr seid am Zug mit euren Themen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111. Kostet euch gar nichts. Euch kostet ebenfalls gar nichts, wenn ihr mir faxen wollt, und zwar unter 0800 5678 110. Ilse ist die erste heute Nacht. 60 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein ganz tolles Thema. Das wird dich freuen. In zweierlei Hinsicht. Erstmal, sagen wir mal, Sex im Alter. Ganz toller, erfüllter Sex. Mein Thema, worüber ich gerne rede mit euch. Das habe ich mir gedacht. Ja. Und dann noch mit so einer alten Kuh. Aber das macht nichts. Aber wie ich dazu gekommen bin, das ist noch interessanter. Ja, erzähl mal. Weil du dich ja so ein bisschen für mystische Sachen interessierst. Für was für Sachen? Für mystische Sachen. Mystische Sachen? Ja. Ja. Also, manchmal, ich war mit 54 Jahren Witwe geworden, mit drei Kindern, eine sehr glückliche Ehe, 30 Jahre lang. Mhm. Und hatte also abgeschlossen. War danach auch sehr krank geworden, bin operiert worden. So, das ist nur das. Mhm. Eines Tages fällt bei mir das Telefon. Und da ist eine männliche Stimme am Apparat und sagt, ist Herr Meier oder Herr Lehmann da? Ich habe gesagt, hier gibt's Herr Meier und Lehmann, naja, und so weiter und so fort. Dann hat er gefragt, ja, wer ist denn da? Und da habe ich dann gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wen Sie haben wollten, weil ich höchst ungern als Witwe, macht man das nicht so gerne zu sagen, ne? Und dann hat sich also was ganz Idiotisches rausgestellt. Der hatte, ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer. Er hatte einen Dreher in der Vorwahl gemacht. Ja. Und dann hatte er noch meine Nummer, also die Nummer, die er ursprünglich haben wollte. Ja. Da hat er auch noch mal zwei Dreher drin gemacht. Ja. Das haben wir nachher nachgeprüft. Ja. Ne? Also ein richtiges Versehen, was die Nummern angeht. Also, er hat sich Dreher gemacht. Ja. Und dann? Aber wirklich idiotisch. Naja, also auf jeden Fall. Auf diese Weise zufällig an dich herangekommen. Also wirklich ganz zufällig. Ja. Ne? Naja, und dann habe ich gesagt, nee, also das ist hier auf keinen Fall, ist ein ganz anderer Ort und so. Und dann hat er gesagt, das kann gar nicht sein, ich verwähle mich nie. Naja, ist gut. Auf jeden Fall wählte dann im Hintergrund jemand hier bei mir und da sagt er, haben Sie einen Hund? Ich sag, ja, habe ich. Was für einer ist das? So ein bisschen fordernd. Ich sag, ein Schäferhund. Sagt er, ich habe auch einen Schäferhund. So, das war also. Ne? Und dann, ein paar Tage später, schellte es nochmal und da sagte er, ja, also ich wollte mich entschuldigen, aber ich habe jetzt einfach nochmal gedreht und habe gedacht, da muss ich ja wieder an die schöne Stimme kommen. Naja, und dann haben wir uns dann verabredet, sind essen gegangen und haben dann also noch unwahrscheinlich, wir hatten nicht nur die gleiche Hunderasse, sondern auch noch, wir sind im gleichen Jahr beide verwitwet. Und weißt du, also ganz viele Parallelen im Leben. Also sowas Unglaubliches. Wie alt ist er? Genauso alt wie ich. Genauso alt wie du, oder? Ja, und wir sind sogar im gleichen Monat, im gleichen Jahr geboren, im Januar. Das ist ja irre. Im Januar also, werden wir beide 61, das wollen wir ganz groß feiern. Durch diesen Zufall habt ihr euch da kennengelernt. Ja, also und er behauptet ja immer, das wäre kein Zufall gewesen, sowas. Ja, das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Aber nicht? Es ist letztendlich auch wurscht, ihr seid zueinander gekommen. Aber wie? Obwohl du, wie du gerade gesagt hast, es schon irgendwie abgeschlossen hattest. Ja, total. Wahrscheinlich auch abgeschlossen im Bereich Sexualität. Total. Total. Total. Aber das ist alles wieder neu aufgeblüht. Aber wie? Das kann ich dir nur sagen. Deswegen habe ich auch gedacht, das muss ich dir erzählen. Ja. Weil viele Frauen in meinem Alter, die sind so omahaft geworden und tutelig und so. Und dann, ach ja, also wenn ich 40 bin, kein Sex mehr. Dass das aber Freude und Spaß und wieder Jugend in dein Leben bringt. Das kann ich mir gut vorstellen. Unglaublich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ilse, wie ist das denn, wenn du jetzt deine Sexualität mit 60 Jahren vergleichst, die du hattest, als du 30 warst? Ist die jetzt intensiver? Aber hallo. Und weißt du, wer das zuerst gemerkt hat? Nee. Also richtig äußerlich? Ja. Das war mein Hausarzt. Ach. Ja. Ja, weil die Ilse aufgeblüht ist. Aber wie? In jeglichem. Und der Gynäkologe, den ich leider, ja, wie alle Frauen und ich im Besonderen dann aufsuchen musste, ja. Der guckte mich etwas schärfer an und sagte, also Sie haben ja immer schon eine schöne Haut gehabt, aber in dem letzten halben Jahr, da strahlt Ihre Haut so. Ja, das ist ja, Ilse, nicht, dass du noch schwanger wirst jetzt. In all der Euphorie. Leider nicht. Leider nicht, nee. Leider nicht, das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, wie lange bist du jetzt mit deinem Fünf Jahre schon zusammen. Fünf, ja. Jahre. Da war dein Mann ein Jahr, zwei Jahre tot ungefähr. Nein, der war schon vier Jahre tot. Vier Jahre tot, ja. Ah ja. Mhm. Und naja, auf jeden Fall, aber ich hatte also gedacht, ach, du hast einen prima Freund gefunden, mhm. Und der sah auch noch gut aus, das mhm. kommt noch dazu, mhm. ne? Hast einen prima Freund gefunden. Versuch mir doch mal zu beschreiben, du hast gerade gesagt, das ist ein großer Unterschied und das ist ja. intensiver zuvor. Versuch mir das doch noch ein bisschen eingehender zu beschreiben, ja. was die Sexualität jetzt im Alter von der Sexualität in jüngeren Jahren, sage ich mal, unterscheidet für dich. Man identifiziert sich, Herrgott nochmal, mhm. Ganz anders mit seinem Körper. Mhm. Wenn man jung ist, mhm. Dann ist man schön, dann ist die Haut glatt, mhm. Dann kriegst du Männer wie Sand am Meer. Ich mhm. meine, ich bin immer treu gewesen, mein Mann auch, mhm. aber ich war eine sehr hübsche Frau mhm. und ich hatte also, sagen wir mal, wie man früher sagte, Chancen. Mhm. Nun bin ich sehr verklemmt aufgewachsen, muss mhm. ich dazu sagen, mhm. habe aber eine sehr erfüllte Liebe also mit meinem Mann gehabt. Mhm. Aber dieses, was ich jetzt mit meinem Freund jetzt erlebe, hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Was ist denn der Unterschied zu dem, was du mit deinem Mann erlebt hast? Ich bin viel gelöster und freier. Mhm. Erlebst du jetzt auch Sachen, machst du jetzt sexuelle Erfahrungen? Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Ja. Hätte ich mich früher nie getraut. Mhm. Mhm. Dann bin ich losgegangen, habe gedacht, du lieber Himmel, dann habe ich mir bei Beate Use ein Sexbuch gekauft. Dann habe ich mir noch Reizwäsche bestellt. Ja. Und dann haut rein, also das kannst du dir nicht vorstellen. Sag mal, du warst bei Beate Use in einem Shop. Nee. Doch, ja, da war ich früher mal, also, in Berlin, aber da am Kurfürstendamm hatte sie den ersten Sexshop aufgemacht. Nein, da war ich, da sind wir... Nein, ich meine, jetzt hast du gerade gesagt, du warst bei Beate Use und hast dir da irgendwas gekauft. Das war jetzt kürzlich, oder? Nein, das war damals vor fünf Jahren. Ja, gut, das meine ich jetzt. Vor vier Jahren, ja. War dir das eine Überwindung, da in so ein Ding zu gehen? Ja, hätte ich also... Nee, da gibt's hier, wo ich wohne, gibt's auch so einen, an einem bestimmten Platz. Mhm. Und da bin ich eigentlich immer auf die andere Straßenseite mit Hund gegangen. Also ich versuche nur zu erklären. Und alle Leute in meiner Umgebung, die erst ja von dem nichts wussten, mhm. einschließlich meiner Kinder, mhm. denen habe ich das natürlich nicht gesagt, mhm. ne? Die haben gesagt, mein Gott nochmal, ihre Augen, die strahlen wieder. Ja, und dann hat eine Frau gesagt, nimmst du Östrogene? Ich habe gesagt, ja, im Prinzip ja, oder so ähnlich, ja. Kannst du dir vorstellen, jetzt nach in der ganzen Euphorie und den guten Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast, dass es sogar noch eine Steigerung gibt, dass du noch mehr vielleicht entdeckst mit deinem Freund zusammen in Sachen Sexualität? Ja, natürlich. Also es geht immer noch, es hat eine Weiterentwicklung. Und zwar, da muss ich dir mal ein Kompliment machen aus deiner Sendung. Mhm. Da habe ich schon viele Sachen. Meine Fantasie ist dermaßen beflügelt worden, möchte ich mal sagen. Und dadurch, dass ich, ja, du lachst, aber für Frauen in meinem Alter... Ja. Ist mir klar. Nicht, man war zum Kindergut. Pass auf, jetzt frage ich mal, du kannst mich sofort abbremsen und sagen, Domian, pass auf, das geht jetzt zu weit. Ich möchte dich doch mal was sehr Indiskretes fragen. Ja. Du bist beflügelt worden in der Fantasie durch das, was du hier in der Sendung gehört hast. Das finde ich so toll. Magst du ein Beispiel nennen, was du vielleicht durch die Sendung so ein bisschen angestoßen bekommen hast, das zu machen, was du vorher nie hättest tun wollen oder können? Ja, das mit dem Honig. Ja, mit dem Honig auf den Aber nur da. Nur da. Ja. Nur da. Und dann haben wir es auch schon mal mit Schlagsahne versucht, war auch ganz schön. Ist auch schön mit Schlagsahne. Gesüßte Schlagsahne oder ungesüßte? Nein, geschlagene. Ja, das ist mir völlig klar, ja. Geschlagene, gesüßte oder geschlagene, ungesüßte? Nö, war ungesüßt. Das ist auch deine Vorstellung. Braucht man nicht zu dem Zweck. Aber das zum Beispiel, ja. Das sind Sachen, die ich natürlich nicht am ganzen Körper da habe. Nein, ist klar. Das nicht. Aber das sind Sachen, oder mit Einölen, aber das war was anderes. Also, er hatte mal Er hatte lange im Zug gesessen und er hatte mal Rückenschmerzen. Da habe ich ihn massiert. Ja. Aber das waren wirklich Schmerzen. Da habe ich ihn massiert und das fand er ganz toll. Und dann habe ich mir überlegt und dann habe ich dann, als er dann kam, das nächste Mal hatte ich in eine Flurlampe gehängt, einen Pfeil so gemalt, ne? Und lag schon im Bett, Kerze an, hab dann da und dann auf den Zettel draufgeschrieben, wäre mir früher im Traum nie eingefallen, sowas nicht, hab draufgeschrieben, ausziehen und dann immer dem Pfeil nach. Also weißt du, das hört sich ganz lächerlich an. Nein, für eine Frau in meinem Alter ist das ein großer Sprung. Was sagt man, je oller, je doller, ne? Ja, aber mit Gefühl. Mit also, Gefühl, mit nicht? Gefühl. Also ich freue mich sehr, dass wir inspirierend wirken. Aber wie? Auf dich oder auf euch alle, die ihr vielleicht in dieser Richtung euch auch ein bisschen öffnen wollt. Ja, und das ist wichtig, Domian. Weißt du, wenn man dann so Typen sieht in meinem Alter, die dann so rumkrückeln und unzufrieden sind, in Depressionen verfallen. Genauso hätte es mir ja auch ergehen können. Aber es ist natürlich auch ein großes Glück, dass er dich angerufen hat. Ne? Ja, also. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du diesen Mann nicht kennengelernt hättest. Vielleicht wärst du dann relativ... Ja, dann wäre ich heute genauso krückelig. Ja, genau. Nicht? Aber es geht mit 60, es geht mit 70 und es geht auch mit 80. Ne? Geht auch. Also viel Spaß am Leben weiterhin, Ilse. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Und du grüßt mir herzlich deinen Geliebten von mir. Das tut, der hört das. Alles Gute. Aber es leider nicht hier. Ja. Nicht? Alles Gute. Also, und ich wünsche dir viel Erfolg noch weiter mit deinem Buch. Dankeschön. Was auch sehr schön ist. Ja. Und auch mit deiner Sendung, die wirklich manchmal natürlich bis ans Äußerste geht. Mhm. Und ich wünsche dir viel Kraft, das durchzustehen, denn ich weiß, dass das auch viel Kraft bedeutet. Ja. Auch wenn du nach außen hin so tust. Nicht? Dankeschön. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, bevor wir weitermachen. Hinweis für morgen. Morgen ist hier ein prominenter Mensch zu Gast. Ein sehr prominenter Mensch im Moment, und zwar Stefan Raab. Stefan Raab sitzt hier neben mir und ihr könnt eine ganze Stunde lang euch mit ihm unterhalten, mit mir unterhalten. Ihr könnt Stefan Raab alles fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Ihr könnt Lob loswerden, Kritik loswerden, was auch immer. Morgen eine ganze Stunde, ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und eure Fragen hier formulieren und um 1 geht es dann los zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Fernsehen, hier im WDR Fernsehen und im Radio bei uns live. Eine Stunde Stefan Raab. Frank, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Ja. Jo, Domian, mein Thema ist folgendes. Hooligans. Du hattest letzte Woche jemanden in der Sendung, da war das Thema, das und das hat mein Leben ziemlich verändert. Ja. Und da hat jemand angerufen, der war Hooligan, und hat gesagt, seitdem er seine Freundin nicht mehr, oder seitdem er seine Freundin hätte, wäre er halt nicht mehr Hooligan. So war's. Das Problem war, du hattest ihn gefragt, erklär mir mal den Kick daran, ein Hooligan zu sein. Was gibt dir die Euphorie, was macht das also mit dir? Warum rastest du so aus nach dem Fußballspiel? Der junge Mann konnte dir das halt nicht richtig erklären. Ich muss dabei sagen, dass ich seit 2 Jahren im Rollstuhl sitze und was aber nichts mit Hooligans zu tun hatte, sondern ich hatte einen Autounfall. Warst du auch Hooligan? Ja, du lange warst. Zeit. Das heißt, und du hast jetzt angerufen, um mir das zu erklären, was für ein Kick das ist, sich gegenseitig die Nase platt zu kloppen. Ja, pass auf. Das ist, also ich hab welcher Verein warst du? Bitte? Welcher Verein? Preußen Münster. Ja. Ja, also ich muss dabei sagen, dass die nicht so eine große Hooligan-Gemeinschaft haben, allerdings. Ich bin ganz erstaunt, dass in Münster es Hooligans gibt. Mehr als genug. Münster erscheint mir immer so brav, wenn ich da bin. Ja, so. kann man drüber streiten. Wie lange warst du da aktiv? 6,5 Jahre. Also 6,5 Jahre? Ja, ich bin ziemlich früh dazugekommen. 6,5 Jahre, muss ich dich jetzt auch fragen, habe ich ihn da auch gefragt, was er angerufen hat. Was ist das Krasseste gewesen, was du gemacht hast? Was ich gemacht habe? Ja. Jemand hat am Boden gelegen, nicht mehr sich bewegt und ich habe reingetreten mit 4 Mann. Mit 4 Mann? Ja. Was ist aus diesen Menschen geworden? Keine Ahnung. Also weiß ich bis heute nicht. Wir haben uns auch nicht drum gekümmert. Und umgekehrt, du bist jetzt im Rollstuhl, das hat damit nichts zu tun, hast du gerade gesagt. Was ist das Schlimmste, was du hast ausbaden müssen aufgrund einer Schlägerei? Ja, Gehirnerschütterung, Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, gebrochenes Handgelenk, 2 gebrochene Finger. Es ist wirklich immer unglaublich, wenn ich das höre. Ich sitze wirklich immer fassungslos hier und denke, was ist denn in diesen Jungs, was geht in den Jungs vor? Ja, pass auf. Also wir erklären das mal, vielleicht wissen gar nicht alle Leute, man benutzt das Wort Hooligan immer so. Erklär du es, du warst es. Was ist genau ein Hooligan? Hooligan stellt sich halt vor seinen Verein, beziehungsweise sucht sich einen Verein aus, fast jeder Fußballverein. hat eine eigene gefleischte Hooligan-Gemeinschaft, sag ich mal so. Mhm. Das heißt, das sind mehrere Fußballfans, die halt zu ihrem Verein stehen, die ihren Verein allerdings damit vertreten, dass sie sich nach dem Spiel mit den Hooligans der gegnerischen Mannschaft, halt, das wird vorm Spiel klar gemacht, hey Jungs, was weiß ich, nach dem Spiel hinterm Stadion und dann gibt's die Mütze vor. Wobei ich weiß, von vielen Äußerungen von prominenten Fußballern, dass die Vereine oder die Fußballer euch gar nicht haben wollen. Ich will's mal so ausdrücken. Wenn nach dem Spiel die Spieler von Preußen Münster, ich will jetzt keinem unterstellen, ich werde jetzt auch mit Sicherheit mich hüten, irgendwelche Namen zu sagen, zu uns hinkommen und die haben mehrfach mitgekriegt, dass wir verhaftet wurden und so Klamotten, nach dem Spiel zu uns hinkommen und schenken uns ihre Trikots. Mhm. Ich sag mal, dann fühlt ihr euch ermuntert, das auch dann weiterzumachen? Nee, nicht ermuntert, weiter mitzumachen. Zumindest akzeptiert fühlt ihr euch? Auch nicht akzeptiert, aber ich glaube, dass auch nicht alle Spieler in so einem Verein völlig gegen Hooligans sind. Ich glaube, dass viele Spieler auch sagen, die zeigen wenigstens noch öffentlich, dass sie was für den Verein halten. Ach, halte ich wirklich für gequirlten Mist. Ja, jetzt hast du aber angerufen, um mir zu erklären, was das Tolle daran ist, wenn zwei... Nicht das Tolle. Ja, was der Thrill, nennen wir es so. Der Antrieb. Ja, was ist der Antrieb, dass der eine Verein, die eine Hooligan-Gruppe sich mit der anderen Hooligan-Gruppe nach dem Spiel richtig... teilweise krankenhausreif schlägt. Ja, das geht vor dem Spiel schon los. Man trifft sich halt mit seinen Kumpels, macht einen Kasten Bier auf. Ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Ja, aber darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Ja, aber du steigerst dich da schon da rein. Gut, irgendwann könnte man ja auch sagen, das machen ja viele Fußballfans auch und zwitschern sich vorher ein. Ja. Und es endet dann nicht so. Sage mir, warum muss es so enden? Warum habt ihr denn nicht vorher sagen können, bis hierhin und weiter nicht? Wir schlagen uns nicht. Ja, ich muss dabei sagen, ich habe Maurer gelernt. Mhm. Ich hätte natürlich auch meinen ganzen Frust, hätte ich auch an den Steine auslassen können. Ich habe Steine geschlürt wie so ein Blöden, sag ich ganz ehrlich. Nur du kriegst ständig Pitches, also du kriegst ständig überall Druck. Der Chef sagt, mach hinne. Mhm. Papa sagt, was machst du für einen Scheiß, warum Also hat das gar nicht mit Fußball dann gar nichts mehr zu tun, sondern... Nee, es geht darum, den puren Frust abzubauen. Der richtige Kick kommt dabei in dem Moment, wo sich entscheidet, wer die Oberhand hat. Mhm. Ist Schlagen nicht das Primitivste überhaupt, was Menschen machen können? Unterstes Niveau. Tiefer geht's gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es gibt noch tiefere Niveaus, sag ich ganz ehrlich. Na, was denn? Was denn noch? Wenn man nicht weiß, wo man aufhören muss zum Beispiel. Ich sag mal, ich wusste, wann ich aufhören muss und ich weiß, meine Kollegen wissen das auch. Du weißt überhaupt nicht, wenn du hast aufhören müssen. Du kannst mir ja nicht mehr sagen, was aus diesem einen Typ geworden ist, auf den ihr mit... Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich daneben stellen und warten, bis die Polizei mich verhaftet? Du sollst das erst gar nicht mitmachen, Mensch. Ich kann verstehen, wenn du sagst, ich habe Frust. Und ich finde es schon erstaunlich, dass du das so analytisch auch siehst. Ich habe Frust im Job, der Meister oder Polier, wie immer das bei euch heißt, übt Druck auf mich aus und ich will den Druck halt auch weiter ausüben. Aber dann gibt es doch wirklich genügend andere Möglichkeiten, weiß ich jetzt, im Sport, im Kampfsport oder so, das irgendwo anders rauszulassen. Das gibt dir nicht den Kick. Der Kick ist ja in dem Moment. Aber kein Kick der Welt, ist zu rechtfertigen, Frank. Aber ganz ehrlich jetzt, wo Leib und Leben von Menschen auf dem Spiel stehen. Du sitzt jetzt im Rollstuhl. Ja. Es hätte durchaus passieren können, vielleicht ist es sogar passiert, dass dieser Mensch, auf den ihr eingetreten habt, auch heute im Rollstuhl sitzt. Oder nicht mehr im Rollstuhl, dass er vielleicht ganz gelähmt ist und nur im Bett liegen muss. Du kannst es ja nur wirklich nachempfinden. Ja, deshalb rufe ich ja jetzt an. Ich will dir erklären, was im Prinzip, den Kick dabei... Du hast mir das gut erklärt, aber das klingt aber so, als würdest du es im Nachhinein immer noch rechtfertigen und als würdest du es immer noch machen wollen, auch wenn du jetzt gesund wärst. Nee, ich kann die Jungs verstehen und ich finde, das sind, oder ich meine, oder du würdest auch einen Hooligan auf der Straße nicht erkennen, weil du siehst ihn das nicht an. Der ist einfach, der staut seinen Frust auf und dann beim Fußballspiel lässt er halt alles raus. Das ist dann, was meinst du, was ich manchmal vom Frust habe, auch innerhalb eines solchen Senders hier, wie den WDR zu arbeiten? Ja. Dann gehe ich aber auch nicht raus und schlag hier irgendwelche Mitarbeiter zusammen. Tja. Ja, aber es muss da, worauf ich hinaus will, ist da, wir sind Menschen, wir können denken, wir haben Gehirne. Und da muss es doch einfach auch andere Strategien geben, mit Frust umzugehen und nicht auf den primitivsten. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen? Ja. Pass auf, du bist ja wahrscheinlich wie jeder Mensch zur Schule gegangen. Mhm. Hast du nie richtig Ärger mit Leuten gehabt in der Schule? Doch, als Kind ja. Bis ja, pass auf, als Jugendlicher. Mhm. Und hast du dir da nicht manchmal gedacht oder vielleicht sogar gemacht, boah, jetzt muss ich dem einen auf Maske hören, der hauen, der hört sonst eh nicht auf. Ja, das hast du es gemacht? Das kann's. Gab es dir eine Befriedigung? Sag ganz ehrlich, gab es dir im Nachhinein irgendwo eine Befriedigung? Ja, jetzt habe ich es dem einmal gezeigt. Ach, eine Befriedigung weiß ich nicht. Es war vielleicht so ein Gefühl, jetzt hast du Ruhe oder jetzt traut er sich nicht nochmal an dich heran. Aber das waren halt, da war ich Kind und da war ich Jugendlicher. Es ist doch ein Fortschritt, dass Menschen miteinander, guck mal, so weit hat sich die Menschheit doch schon entwickelt, dass man eben nicht mit der Keule rumrennt und jedem einen die Nase knallt, der einem nicht passt. Das ist doch gut, wenn man Schlagen, soweit es irgend möglich geht, vermeidet. Ja, ich möchte, pass mal auf, bei diesen ganzen Schlagen, bei den Hooligans, sag ich mal, zumindest bei den Leuten, den ich kenne, es geht gar nicht unbedingt um Schlagen, es geht wirklich im Hauptsächlichen um dieses Seelische. Ja. Den richtigen Kick habe ich gekriegt, sag ich ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss dabei sagen, ich bin nicht gerade stämmig und nichts, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, der andere zieht den Kürzeren und der hat's auch gerafft, der Blick von ihm, und du kannst mit ihm spielen. Entweder du trittst weiter auf ihn ein und dreschst ihn, oder du gehst einfach weiter. Du hast das in der Hand. Du hast. Aber ihr habt dann noch weiter gedroschen. Nein. Ich sag mal, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich mich auch ziemlich erschrocken habe, wo ich nachher auch zum Psychiater gegangen bin selber. Ich habe mich mal im Blutrausch gesteigert, wo ich dann auch nicht mehr aufhören konnte. Das siehst du. All die Gefahren bestehen doch, wenn man sich so weit auf so etwas einlässt, dass man dann irgendwann vielleicht wirklich Dinge tut, bis hin zum Auslöschen eines Lebens. Ja. Ne? Und das weiß ich. Und daher finde ich, dass man es gar nicht erst dazu kommen lassen sollte. Und dass man früh genug einfach eine Grenze zieht und sagt, bis dahin und weiter nicht, Punkt aus. Ja, und ich habe die Grenze halt überschritten und deshalb bin ich ja aus eigenen Schritten zum Psychiater gegangen. Sonst hätte ich das ja gar nicht gemacht. Sag ich mal, jetzt ja selber nachher gesehen, dass das nicht richtig war. Ja, ja, jetzt mal, ich mach meinen Dreh. Du sitzt im Rollstuhl. Ja. Aufgrund eines Unfalls. Ja. Kommen dir manchmal so Gedanken, ist das vielleicht von was oder von wem auch immer meine Strafe, dass ich das so gemacht habe, da vor ein paar Jahren, 6 Jahre lang? Ich sag mal, ich glaube nicht an Gott und ich glaube nicht an Schicksal, bin ich ganz ehrlich. Und ich sag mal, dass ich im Rollstuhl sitze, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ja, wenn du es Schicksal nennen möchtest, ich sag mal, war eigenes Verschulden und ja, ich weiß nicht, wenn ich nicht drin säße, ob ich weitermachen kann. Weißt du, was ich jetzt glaube? Was denn? Dass einige Menschen, die uns hier zugehört haben, ne, so für sich im Stillen gedacht haben, das geschieht dem Frank ganz recht, dieses schlimme Schicksal. Wer weiß, wie viele Schicksale er so angerichtet hat. Ja, aber Domian, ich sag mal ganz ehrlich, ich schlafe teilweise auch schlecht dabei. Und ich sage, ich habe eine Therapie gemacht und so. Im Nachhinein nimmt er das schon mit, aber du machst dir da in dem Moment echt nichts. Ja, ist klar. Also, was auf jeden Fall sehr aufschlussreich war von dem, was du jetzt gesagt hast, so hat mir das noch keiner klar gesagt, dass das letztendlich eine Kette von Frustrationen ist. Ja, und der Auslöser ist halt, was du nur außen siehst, ist diese Gewalt. Aber im Prinzip hat das in meinen Augen, und das bestätigen mir auch viele von meinen alten Kollegen noch, dass das viel mit seelischen Sachen zu tun hat. Sei es Frust oder sei es, weiß ich nicht. Und also, ich sage halt, diese seelischen Sachen muss man irgendwie anders in den Griff kriegen. Ja. Jetzt noch eine Frage an dich. Bist du jetzt so an den Rollstuhl gefesselt, dass du auch gar nichts mehr arbeiten kannst? Oder hast du irgendeine Umschulung? Doch, ich habe eine Umschulung gemacht. Und was machst du jetzt? Ich sitze auch im Büro. Und du warst wohl Maurer, ne? Ja. Und bist jetzt Bürokaufmann oder wie nennt sich das? Ja, genau. Und einigermaßen zufrieden, oder? Soll ich ehrlich sein, ich bin immer jemand gewesen, der körperlich gearbeitet hat. Immer. Und es gibt mir so keine Befriedigung. Also, du bist querschnittsgelähmt. Ja. Das heißt also oben bist du noch, kannst du alles machen. TA4, also Upper Brustwirbel. Machst du Sport im oberen Körperbereich? Kraftsport. Ja, aber das gibt mir, also ich weiß nicht, ich hab gedacht, wenn ich Kraftsport mache, kann ich damit vielleicht den seelischen, weil es macht mich heute teilweise noch seelisch fertig und ich sitze dann auch teilweise echt hier, wenn ich, nicht nur unbedingt, wenn meine Kumpel sagen, komm, wir gehen zum Fußballspiel, weil zum Fußball interessiere ich mich immer noch, gehe ich immer noch. Aber ja, ich weiß nicht, selbst durch die Kraftsport oder so, ich weiß nicht, ich kriege niemals, ja, diese, hört sich blöd an, aber diesen Kick wieder, also. Und diesen Kick will ich halt nicht mal unbedingt jetzt mit dieser Gewalt, aber irgendwo anders, wenn ich wüsste, wo ich den Kick sonst herkriegen könnte, ich würde mir woanders herholen, dass keine anderen Menschen drunter leiden. Das ist wirklich. Gibt's bestimmt auch. Ja. Das musst du jetzt für dich suchen, was dir gemäß ist. Wie lange sitzt du jetzt im Rollstuhl schon? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Lebst du alleine? Ja. Du kommst auch allein zurecht in der Wohnung. Ja, klar. Bin dann gerecht eingerichtet und alles. Also Frank, es war interessant, mit dir zu reden. Ja, darf ich noch eine ganz kurze Sache sagen? Mhm. Ich habe einen guten Bekannten, der ist national, sagen wir jetzt mal, nicht unbedingt rechts. Und ich möchte mich dabei auf den letzten von gestern Abend beziehen, wo du diesen Manuel, der Angst hat, dass er im Baum muss. Mhm. Wenn er mir jetzt zuhört, kann ich ihm nur einen Tipp geben. Wenn du im Baum musst, Junge, ja, tön nicht so groß rum, dass du rechtsradikal bist. Du ziehst so die Arschkarte. Ich habe einen guten Bekannten vor mir, der sitzt da mittlerweile seit ein Jahr und 7 Monate und der ist national und der ist wegen Volksverhetzung und so in den Bau gegangen. So. Und jetzt rollen wir die ganze Geschichte von gestern nicht nochmal auf, weil wir gestern nicht im Fernsehen waren. Die Leute haben es nicht mitbekommen. Ja, wir lassen es mal einfach jetzt dabei. Ich danke für den Anruf und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du deinen Kick irgendwie findest, wie du ihn. Und ich hoffe, dass du das irgendwie, ja, dass ich dir das irgendwie begreiflich machen konnte. Ich will das nicht für gut halten, echt nicht. Aber ich wollte, dass du vielleicht mal nachdenkst, dass das im Prinzip Jungs sind wie du und ich und das sind wirklich keine Monster, ehrlich nicht. Frank, das ist mir völlig klar. Das ist mir völlig klar. Das ist, glaube ich, aber habe ich auch immer versucht zu vermitteln. Ja. Aber dennoch kann ich auch Kritik an Jungs wie du und ich üben, ne? Ja, klar. Frank, alles Gute. Okay, bis dann. Tschüss. Fred, 52 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, was ist dein Thema? Mir geht nicht aus dem Kopf, vorgestern die Sendung, ich hasse meine Mutter. Mir geht der Junge nicht aus dem Kopf, der jetzt in der Psychiatrie sitzt, weil er mit 16 seine Mutter erstochen hat. Auf bestialische Weise, ja. Ja, auch ich gehöre zu denen, die das nachvollziehen können. Ich denke, es war so eine Art Tyrannenmord. Hast du es auch gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Meine Mutter wollte mich zweimal töten. Zuerst wollte sie mich aufhängen und später mit dem Messer erstechen. Deine Mutter wollte dich aufhängen? Ja. Wie alt warst du da? Ich war 3 Jahre alt. Erinnerst du dich daran noch? Ich habe mich fast 50 Jahre nicht daran erinnert. Aber in der Therapie kam das hoch. Ich bin seit 3 Jahren in der Therapie. Dort habe ich berichtet von dem Vorfall, als ich 8 war mit dem Erstechen. Und dann erinnerte ich mich auch an diese Sache, als ich 3 Jahre alt war. Ehrlich? Kannst du dich an etwas, was als du 3 Jahre warst, erinnern? Also meine Erinnerung geht zurück, da war ich 4. Mehr geht nicht. Mehr kann ich nicht. Es war natürlich gravierend und es war eine lebensbedrohliche Situation. Ich weiß noch, dass sie mich in der Küche aufgehängt hat. Ihre Augen waren in meiner Augenhöhe. Und dass ich hatte irgendwas um den Hals, eine Schlinge, und die hing mich an den Haken und die packte mich vorne am Hemd fest oder am Pullover und hielt mich, sodass ich also nicht ersticken konnte. Woran? Achso, sie hielt dich. Sie hielt mich fest und dann nahm sie mich wieder runter. Das habe ich lange nicht mehr erinnert. Also hat sie währenddessen in deiner Erinnerung, hat sie mit dir geschimpft? Ja, ich bring dich um, schrie sie. Hast du denn das als kleines Kind überhaupt kapiert, dass du da in einer Schlinge hängst und dass es Tod bedeutet? Kapiert man das als 3-Jähriger überhaupt? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe es als so fürchterliche Erfahrung. Aber man kapiert es hinterher und hinterher macht es einem wahrscheinlich so ungeheure Angst, ne? Ich weiß es nicht, also das kann ich jetzt nicht sagen, aber mit 8 Jahren, das weiß ich sehr gut. Erzähl das mal, was da genau vorgefallen ist. Ja, ich war etwa eine Stunde von der Schule zu Hause, wir wohnten damals in der Großstadt und ich war im Wohnzimmer und sie kam plötzlich rein, wie sie das oft gemacht hat, sie drehte plötzlich durch. Hatte ein großes Brotmesser in der Hand, ein sehr spitzes, ging auf mich zu und sagte, ich bring dich um. Und brüllte und ich rutschte unter den Schreibtisch und sie zerrte mich raus. Und ich fiel auf die Knie und flehte um mein Leben. Mamele, Mamele, lass mich doch leben. Ich habe sonst immer Mama zu ihr gesagt. Und was hat sie getan, nur gesagt? Ja, ich weiß es nicht mehr, ob sie wegging, jedenfalls ich blieb halt am Leben und sie war so jähzornig und hat oft aus heiterem Himmel, ohne für mich irgendeinen Anlass, dass ich irgendwas verbrochen hätte, zugeschlagen, egal wohin, egal mit was, mit einer Peitsche, so eine 14-schwänzige Peitsche. Würdest du so weit gehen und sagen, dass sie dich eigentlich auch misshandelt hat? Ja, misshandelt, aber eben nicht nur mit Schlägen. Mhm. Irgendwann habe ich mich an die Schläge gewöhnt. Das Schlimmere waren eigentlich die Misshandlungen mit Worten. Mhm. Also ich so Sätze, wie wärst du doch im ersten Badewasser ersoffen? Mhm. Oder ich hätte besser die Nachgeburt großgezogen und dich in den Mülleimer geworfen. Mhm. Ja. Mhm. Da kannst du als Kind nichts dazu sagen, da bist du fassungslos. Ja, ja. Was, warst du alleine bei deiner Mutter? Also ich habe einen Bruder, der Pflegekind bei uns war und der manches auch bestätigen kann. Dem ging es ähnlich. Älter als du? Älter als ich. Mhm. Also von daher weiß ich, dass ich nicht spinne, weil ich fragte mich ja später, Mensch, ist das überhaupt geschehen? Und der Vater? Ach, mein Vater war arbeiten, der kam abends nach Hause. Meine Mutter hatte die Hosen an und er hatte nichts zu melden. Hat er das denn mal irgendwann mitbekommen, was sie mit dir oder mit euch macht? Ich habe mitbekommen, dass er mit ihr laut gestritten hat wegen mir, dass er gesagt hat, das machst du nie wieder mit dem Kind. Aber ich denke, er konnte nicht durchsetzen und ich habe mich auch nicht getraut, ihm das zu sagen. Wann bist du von zu Hause ausgezogen? Da war ich 17. Wo bist du denn hingegangen? Mit 17 kann man ja noch so keine eigene Existenz aufbauen. Doch, ich hatte schon einen Beruf gelernt und ich bin in eine Großstadt gegangen und habe mich ab da alleine durchgewurschtelt. Lebt deine Mutter heute noch? Die lebt nicht mehr, die starb 85. Wie war das Verhältnis dann bis zu ihrem Tod? Ja, ich hab bis zu ihrem Tod versucht, ihre Liebe zu erringen. Hast du irgendwann mal mit ihr Klartext gesprochen? Hast du ihr das alles gesagt, was dir da in Erinnerung ist? Hast du sie beschuldigt? Ja, ich habe sie gefragt und sie hat zu mir gesagt, das wäre doch alles Unsinn. Wir Pfälzer sind halt so rau. Wenn ich sage Liebe erringen, ich habe ihr angeboten, was ich heute verrückt finde, bei mir in meinem Haus zu wohnen, also nicht ins Altenheim zu gehen. Also hast bis zum Schluss letztendlich um ihre Gunst gerungen? Ja. Gebettelt. Wie absurd, ne? Gebettelt, absolut. Selbst als du dann erwachsen warst, kam nicht so Rache auf und... Doch, ich hatte Hassgefühle und ich hätte am liebsten sie gemordet, die Treppe runtergeworfen, was auch immer. Aber dennoch hast du versucht, nett zu ihr zu sein. Ja, der Hass hat sich irgendwann verflogen. Sie hat sich im Alter auch etwas geändert. Ja. Als diese Frau dann Mitte der 80er Jahre gestorben ist, das ist für mich immer so schwer nachzuvollziehen, wenn man so ein gespanntes, schlechtes, schlimmes Verhältnis zu jemandem hat. Warst du erleichtert? Hast du getrauert? Ich konnte in ihrer Todesnacht nicht bei ihr sein, weil ich nicht wollte. Ich konnte nicht ihre Hand halten, eine Hand, die mich so misshandelt hat. Als du dann bei der Beerdigung am Grab oder vom Sarg standst, hast du, jetzt ganz ehrlich, hast du ihr das gegönnt, dass sie tot ist? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich fand es schade, dass ich nicht mehr mit ihr darüber sprechen konnte. Ich wollte es klären, ich glaube, ich wollte auch vergeben. Aber du kannst nicht vergeben, wenn nicht der Täter die Tat einsieht und vielleicht sogar Reue zeigt. Sie hat dich auch nie um Vergebung gebeten, ne? Nein. Und ich habe jetzt in der Therapie auch für mich gelernt, ich bekam 5 Jahre nach ihrem Tod schwere Depressionen, abwechselnd von Manien, dass ich ihr nicht vergeben will. Also du sagst gerade, die Situation vor dem Sarg oder vor dem Grab, du hast es bedauert, dass du ihr nicht mehr hast vergeben können. Das ist ja ein Gefühl, das in dir stattfindet. Da hast du ja eigentlich auch dich bedauert, weil du schlecht dargestanden hast. Ja. Hast du denn auch bedauert, hast du auch Mitleid mit dieser Frau? So Mitleid an sich gehabt? Natürlich, als sie in den letzten Wochen schwer krank war, ja, das hatte ich. Also ich habe sie auch oft besucht, ich habe meine Kinder mitgenommen. Hast du geweint am Grab? Nee, ich habe an dem Morgen geweint, als ich erfuhr, dass sie gestorben war. In der Nacht. Ich wusste, dass das in der Nacht sein wird. Wie ist das heute? Gehst du ab und zu zum Friedhof? Überhaupt nicht. Meine Frau pflegt das Grab. Ich habe ja meine Mutter ständig dabei. Diese Jahre haben mich geprägt. Wie würdest du denn heute das Gefühl, ist das heute immer noch ein Gefühl des Hasses? Nein, überhaupt nicht mehr. Der Hass hat sich verflogen, als ich erwachsen wurde. Ich bin noch ein bisschen erleichtert, seit ich weiß, dass ich psychisch krank war. Das entschuldigt das so ein bisschen, ne? Erklärt, nicht entschuldigen, erklärt. Dass sie möglicherweise von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Gut, das sind so, da erfährt man so die Ursachen, aber wenn man selbst dann Leidtragender war, du sagst, es erklärt es zumindest. Ich sag mir, sie hätte es trotz allem nicht tun dürfen. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, wenn ich auf nichts von stolz bin, dass ich diese Kette der Gewalt durchbrochen habe. Dass ich meine Kinder anders behandle. Aber du trägst es, du bist heute schon auch 52 Jahre alt, bist bis heute in dir und das Thema ist präsent, ne? Ja, es geht nie weg. Es geht nie weg. Also fehlende Mutterliebe oder Elternliebe, die fehlt ja ein Leben lang. Ich möchte auch. Wahrscheinlich kam während unserer Sendung dann vielleicht bei dir auch nochmal so einiges hoch, nach dem, was die Leute hier erzählt haben. Ne? Natürlich. Ja, das haben ja auch viele gefaxt, dass da noch wieder auch Erinnerungen aufgerissen worden sind. Weißt du, das sind ja nicht wenige. Meine Mutter hätte meine Großmutter sein können, vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Und sie hat immer wieder einen Satz gesagt, sie ist dankbar für die Schläge ihres Vaters, sie ist dankbar für jeden Schlag, weil der sie zu einem vernünftigen Menschen gemacht hat, zu einem ehrbaren, anständigen. Unvorstellbar, so ein Satz. Man hört es vielleicht heute auch nicht mehr. Aber du hast gerade einen tollen Satz gesagt, du hast diese Gewaltkette gebrochen. Ja. Und das ist dein großer Erfolg. Und das, da kannst du sehr stolz drauf sein, finde ich. Denn du hättest letztendlich das alles auch weitergeben können, wenn du nicht reflektiert hättest über deine eigene Situation. Und ich denke, viele, das kriegst du ja auch immer mit in deiner Sendung, viele schaffen das nicht, die Gewaltkette zu sprechen, sind selbst geprüft und prüfen weiter. Ja. Lieber Fred, ich danke herzlich für deinen Anruf. Lass mich noch einen Satz sagen. Ich möchte einen Appell an alle Betroffenen richten. Mhm. Wie auch immer. Macht eine Therapie, egal ob ihr 20 seid oder 60. Mhm. Vielleicht findet ihr nicht gleich einen Therapeuten, der sich auf euch versteht. Mhm. Dann sucht halt weiter. Mhm. Die Therapie ist keine Garantie für ein besseres Leben, aber eine riesige Chance. Mhm. Nutzt sie. Ja. Weil ihr helft ja nicht nur euch selbst damit, sondern auch euren Lebenspartner und euren Kindern. Mhm. Alles Gute, Fred. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 33 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr 36 und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ist unsere Show offen für alle Themen, über die ihr gerne reden wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft bitte diese Nummer hier an, 0800 567 8 111. Morgen ist unsere Sendung nicht offen. Morgen haben wir ein festes Thema und das feste Thema morgen heißt Stefan Raab. Eine Stunde ist er hier, eine Stunde könnt ihr ihn befragen. Es geht weiter mit Samantha. Samantha, 27. Ja, hallo. Sagt man Samantha? Cement mit? Mit TH. Mit TH. Samantha, ne? Aber meine Freundin nennt mich Sammy. Sammy? Ja. Das klingt so nach Mann. Bin ich aber nicht, in Gottes Namen. Es klingt nach Mann oder nach Krokodil? Eher nach Krokodil, würde ich sagen. Würde auch zu meinem Thema passen. Samantha, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich kann nicht lieben. Du kannst nicht lieben? Nein. Das ist jetzt sehr ernst, das meinst du sehr ernst. Ja, das ist ein ernstes Thema. Mhm. Du warst auch noch nie verliebt in deinem Leben? Nein. Wie sah denn bisher so dein Beziehungsleben aus? Ja, ich muss sagen, ich habe mit 12 Jahren angefangen, mit Männern mich kennenzulernen. Ich hatte schon ein gutes Elternhaus, aber doch nicht das, was man sich erwünscht. Mhm. Haben mir dann gewisse Zärtlichkeiten gesucht, das war dann ein Geben oder Nehmen. Ich wollte schmusen, die wollten Sex. Mhm. Ich muss sagen, ich habe dann relativ viele Männer gehabt. Ich würde sagen, bis zu meinem Alter jetzt, ich bin 27, bestimmt 100 Männer. Gehabt heißt, du hast mit denen geschlafen? Ich habe mit denen geschlafen. Mhm. Aber ich hatte auch noch nie einen Orgasmus. Mhm. Und es waren immer ganz kurze Affären nur? Kurze Affären nur. Warum hast du mit denen geschlafen, wenn du noch nie einen Orgasmus hattest? Was bringt dir das? Mir hat es nichts gebracht, sondern ich wollte eigentlich nur Zärtlichkeit, jemand, wo mich in den Arm hält und sagt, ich hab dich lieb. Mhm. Aber ich denke, Mann, wird es mit der Zeit langweilig, er möchte auch was haben. Mhm. Wie lange dauerten diese kleinen oder kleineren Affären? Ich würde sagen, so zwischen 2 und 3 Wochen. Mhm. Dann habe ich mit 18 meinen Mann kennengelernt. Ach, du bist verheiratet? Ich bin schon zweimal verheiratet gewesen, das war mir geschieden jetzt. Aha. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und er hat mir seine Art Zuhause geben wollen. Mhm. Das hat sich aber dann später als... Hallo? Hallo? Jetzt haben wir irgendeinen Knacker in der Leitung. Ich höre gar nichts mehr. Dann bitte ich die Regie mal, die Samantha noch mal anzuwählen. Oh, ich habe eine böse Vermutung. Unsere Anlage ist wieder kaputt. Ich kriege nämlich die Leitung 10 nicht weggedrückt, ihr Lieben in der Regie. Jetzt haben wir es. Das ist beinahe schon ein Running Gag hier mit unseren technischen Anlagen. Jetzt versuchen wir mal das hier. Das funktioniert auch nicht. Oh, das wird spaßig jetzt. wir spielen mal einen kleinen Moment Musik. Also jetzt haben wir irgendwas... Und weg war die Sammy, wie ein Krokodil. Ja, aber da ist sie wieder. Ja. Die Kollegen haben irgendwas gestrickt jetzt. Das ist eine Notlösung, aber wir können uns dennoch gut verstehen. Okay, also ja. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, meinen ersten Mann, und ich dachte, das ist eine Art Familie, gibt mir Geborgenheit und Zärtlichkeit. Ja. Nach 4 Wochen hat sich herausgestellt, dass ich im ersten Monat schwanger bin, so gleich nach der Hochzeit hat es geklappt. Mhm. Das Resultat meiner Ehe war Kieferbruch, Nasenfraktur, Verdacht auf Schädelbasisbruch. Er hat mich schwerst misshandelt. Mhm. Wie lange warst du mit ihm verheiratet? 4 Jahre. Ich bin dann bei ihm geblieben, weil ich gedacht habe, ein Kind braucht Eltern, Mutter und Vater. Mhm. Bin dann von ihm gegangen, habe mit nichts angefangen. Mhm. Habe dann einen zweiten Mann kennengelernt, der in der Öffentlichkeit sehr groß steht. Ich sage nur den Namen Keke. Sagt mir jetzt nichts, das müssen wir auch überhaupt nicht ist egal. Vertiefen. Ich habe dann, er wollte noch ein Kind haben. Ich habe gemeint, ich möchte erst meine Scheidung hinter mich bekommen. Mhm. Ich wurde dann schwanger. Er hat dann gemeint, es gibt 2 Möglichkeiten, weder du treibst ab oder du gehst. Mhm. Die Sammy hat sich für das Gehen entschieden und für das Kind. Mhm. Ich habe dann meinen 2. Sohn bekommen, der heute 1 Jahr alt ist. Mhm. Dann habe ich wieder einen Mann kennengelernt und ich dachte, da gibt er mir vielleicht doch Liebe und Geborgenheit und ich lerne zu lieben jemanden. Mhm. Und er ging, nach 4 Monaten hat er gemeint, Sammy, es tut mir leid, ich schaffe es nicht mit 2 Kindern. Ich trenne mich und dann ist er gegangen. Mhm. Und seitdem bist du alleine? Was heißt, seitdem bin ich nicht alleine? Nee. Seitdem suche ich mir eigentlich Männer oder auch vorher schon Männer, die, sag ich mal, finanziell unabhängig sind, bei denen ich mir den Kick hole, sag ich mal, den Luxus zu leben, den ich gerne habe. Mhm. Ich würde mich als Luxuswahl bezeichnen, weil ich mir sage, okay, wenn die mir nichts geben können, aber ich dafür mir vielleicht einen Teil der Tröstlichkeit kaufen kann. Also, was heißt das jetzt? Heißt das, dass du quasi eine, bist du noch da? Ja. Eine Luxusprostituierte bist, oder? Nein, eigentlich suche ich die Liebe, aber die finde ich ja nicht. Die findest du nicht. Du hast aber, nur mal, wir sagen, du hast 2 Kinder. Ja. Im Alter von? 6 und 1 Jahr. 6 und 1 Jahr, genau. 6 Jahre hatte ich gerade vergessen. Und du lässt dich jetzt auf Liaisons, auf Affären mit gut situierten Männern ein. Ja. Wie lange dauern diese Affären? Diese Affären würden eigentlich von den Männern aus, sag ich mal, sehr lange gehen. Aber dann bei mir ist es so, wenn ich einen Mann finde, der dann nur sagt, ja, meine liebe Simi, ja, mein Schatz, du darfst, dann ist für mich das langweilig. Ich brauche so eine Mischung zwischen Macho und Mann, weißt du? Und du lässt dich auch von denen dann ganz gut bezahlen? Was heißt bezahlen? Also ich aushalten. Aushalten. Ich würde es als aushalten bezeichnen. Ich äußere meine Wünsche, man sieht, wie ich lebe hier. Ist das deine einzige Einkunftsquelle? Nein. Ich gehe ja noch ganz normal arbeiten. Du gehst auch normal arbeiten. Was machst du vom Beruf? Ich bin von Beruf Kosmetikerin, habe ein eigenes Studio. Ach so, von dem bin ich selbstständig. Also von der finanziellen her geht es mir eigentlich gut. Wie groß ist dein Verbrauch von wohlhabenden Männern? So, sagen wir mal, im halben Jahr? Wie viel durchlaufen so dein Leben? Ja. Ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Männern. Zwischen 10 und 20 Männern im halben Jahr? Ja. Außer wenn ich schwanger bin. Darf ich dich mal ganz normal fragen, warum du dir das antust? Warum? Weil ich habe das Gefühl, ich sag's dir ganz ehrlich, ich gebe meinen Kindern ganz, ganz viel Liebe. Wenn man mich sieht, sagt man, ich bin ein liebevoller Mensch. Mhm. Es gibt Frauen, die belügen ihre Männer, betrügen sie, die haben die besten Ehen. Mhm. Und ich finde, ich bin eine Frau, ich falle auf in der Öffentlichkeit, durch mein Äußerliches. Mhm. Mir tut es einfach weh, wenn ich ehrlich und offen auf dich zugehe als Mann, Domian. Und eigentlich der Mann nur den Spaß in mir sucht und sagt, ihr habt 2 Kinder, was soll ich mit so einer Frau? Ja. Ich möchte einfach nur geliebt werden. Ich möchte was ich gebe, auch zurückbekommen. Ja, die kriegst du aber nicht. Die bitte? Die kriegst du ja nicht. Ja, die krieg ich leider Gottes nicht. Ja, deswegen frage ich mich, warum tust du dir das an? Weil jeden Mann, den du wieder verlässt, oder der dich wieder verlässt, wie auch immer. Mich hat noch keiner verlassen. Ja gut, den du wieder verlässt, da holst du dir ein Misserfolgserlebnis rein und eine weitere Beule an deine Seele. Ist richtig, aber das Problem ist halt, Domian, wenn ich das Gefühl habe, er liebt mich nicht oder es fällt mir was, dann gehe ich aus dieser Affäre. Aber so wie du mir das jetzt schilderst, sehe ich da überhaupt gar keinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe Ritual. Es wiederholt sich, ja. Es wiederholt sich. Jetzt ist nur ein anderer Mann und ein anderer Ort. Ja, du lebst in bitterer, eiskalter Einsamkeit. Letztendlich, wollen wir so klar ausdrücken. Richtig. Und du machst immer dasselbe, immer in der Hoffnung, es geschieht was, aber es wird nichts geschehen. Das heißt, ich meine immer, wenn ich einen Mann kennenlerne, vielleicht ist das meine Liebe, vielleicht kommt dieses Herzklopfen, diese weichen Knien. Dieses Gefühl möchte ich einmal haben. Dieses Gefühl wie bei meinen Kindern, wenn meine Kinder würde ich sterben. Ja. Aber ich glaube, dass da so ein bestimmtes Ritual schon abläuft, auch in dir abläuft, nämlich seit über 10 Jahren oder noch länger, dass du das selbst gar nicht durchbrechen kannst. Aber sag mir, wie ich da rauskomme, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das ganz anders angeknackt werden muss, nämlich indem du dich ganz intensivst, ich sage diese Steigerung, mit dir und deiner Person beschäftigst. Warum gibt es denn überhaupt diese Liebe zwischen Mann und Frau? Gibt es die denn wirklich? Ja, die gibt es. Ja. Die gibt es. Es gibt es auch Menschen, die vielleicht wie ich gar nicht lieben können? Gibt es das auch? Gegenüber einem Mann oder einer Frau? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass, irgendein Schicksal in dir im Verborgenen noch ruht, das du vielleicht gar nicht weißt. Und dieses muss gefunden und ans Tageslicht gebracht werden. Ich glaube, dass du dann ganz anders lebst und auch ganz anders auf Menschen und Männer zugehen kannst. Aber das wirst du nicht alleine aus den Abgründen deiner Seele hervorholen können. Ich finde es ja auch widerlich, mit einem Mann zu schlafen, wenn er mich berührt. Ja? Also das ist für mich nicht jetzt, das ist schön. Ich bin hundertprozentig sicher, Samantha, dass du ganz, ganz, ganz viel mit dir und an dir tun musst. Und das Erste ist, diese Männergeschichten sein zu lassen. Und dann musst du einen sensationell guten Psychotherapeuten finden oder eine Psychotherapeutin. Ich meine, ich merke es auch, dass es mir nicht gut geht. Ich habe momentan 32 Kilo. Mhm. 32 Kilo? Ja. Mein Gott, bist du magersüchtig? Das auch noch? Ja. Und du hast in deinem Leben noch nie irgendwie mal professionelle Hilfe gesucht? Doch, ich war eine lange Zeit in einem Zentralinstitut für psychische Gesundheit mit 16. Ich bin dann damals mit 28 Kilo eingewiesen worden. Mhm. Das war dann immer so Ritual, also Psychiatrie zu Hause wieder, Mann. Mhm. Ja, und ich habe eigentlich dann 50 Kilo Konstanz gehalten. Mhm. Ja, und nur wenn ich schwanger bin, nehme ich zu und jetzt seit einem Dreivierteljahr bin ich am Abnehmen. Also nicht, dass ich jetzt abnehmen möchte, sondern ich bin einfach satt. Wie sieht denn dein Essverhalten am Tag überhaupt aus? Also ich habe heute Morgen meinen Kindern das Frühstück gemacht, meinen Großen, den Kleinen ja noch nicht. Mhm. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich trinke jetzt, wenn ich mich unterhalte, gerade ein Apfelsaftglas, das ist 0,2 und rauche am Tag 4 Schachtel Zigaretten. Mhm. Gut, also wenn du so weitermachst, wenn du Spaß am Grab hast, dann mal zu. Somit bringst, ich möchte ja nicht sterben. Ja, aber so bringst du dich ins Grab. Rein körperlich schon. Rein körperlich, ja. Ja, und seelisch auch, Samantha, wenn du nichts tust. Du musst jetzt was tun. Du musst deine Spirale, in der du dich bewegst, wo immer dasselbe passiert, die musst du verlassen und durchbrechen. Aber ich möchte auch zu keinem Psychiater gehen, weißt du, ich habe keinen Bock, irgendwo hinzugehen und sagen, ich bin privat versichert, ja, und habe das Gefühl, er hört mir nur zu, weil er bezahlt wird. Ach, da habe ich keine Lust drauf. Das ist aber eine ganz blöde Einstellung. Wenn du zu einem Arzt gehst... Der interessiert sich ja nicht für mein Problem. Der interessiert sich doch hauptsächlich darum... Nein, pass auf. Wenn du ein gebrochenes Bein hast und zu einem Arzt gehst, dann interessiert der Arzt sich auch primär auch darum, um dein Bein, weil er auch dafür bezahlt wird. Aber es ist sein Job, dieses Bein wieder gesund zu machen. So, jetzt gehst du zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater... wegen einer gebrochenen Seele. Und da muss ich aber mein Inneres erzählen. Ja, das musst du. Gerne. Ja, das tust du hier aber auch. Ich rede um das Außenrum, aber ich rede nicht um den richtigen Kern. Ja, aber das musst du machen. So sind nun mal die Spielregeln. Wenn du nichts von dir preisgeben kannst oder willst, dann mach mal weiter so wie bisher. Ich möchte ja schauen, aber da ist eine Hemmschwelle, da ist eine Mauer. Was? Ja, aber weißt du, allein die Tatsache, dass du hier bei mir angerufen hast. Hat viel Mut gekostet. Hat super viel Mut gekostet. Du redest mit mir, den du nicht kennst. Du redest hier vor so vielen Menschen in aller Öffentlichkeit, obwohl du natürlich anonym bist. Aber immerhin, ne? Das muss man ja auch sehen. Das halte ich schon für einen sehr großen Schritt und deute das, dass du wirklich auch was an deinem Leben verändern möchtest. Sonst hättest du dich jetzt hier gar nicht so geäußert und mir ja sehr offen jetzt auch viel schon erzählt in der Kürze der Zeit. Stimmt. So, und der nächste Schritt wäre jetzt, finde ich, dass du dir einen guten Gesprächspartner, einen guten Gesprächspsychotherapeuten suchst, mit dem du gemeinsam an dir arbeitest. Und das kann auch Jahre dauern. Oh ja. Das kann Jahre dauern. Aber du musst einen festen Punkt haben, wo du einmal in der Woche hingehst. Aber ich verstehe eigentlich, also ich habe die Kraft für meine Kinder, aber ich habe die Kraft nicht für mich, weißt du, ich lasse mich gehen. So, jetzt bringst du nochmal die Kinder mit ins Spiel. Du bist ja auch wirklich nicht alleine auf der Welt. Du trägst auch hohe Verantwortung für deine Kinder. Ja. Deshalb hast du die Verpflichtung, verdammt nochmal, jetzt auch etwas zu tun. Und ich will auch nicht so einen blöden Satz hören, ich kann mich nicht öffnen, ich kann das nicht sagen. Du kannst das sagen. Denk mal an dein kleines einjähriges Kind. Dieses Kind will die Mama haben und du sollst die nächsten 20 Jahre auch fit und dastehen für die Kinder. Das heißt, du musst jetzt auch was in deinem Leben ändern, eine gute genau, Mutter zu sein. Genau, weil du jetzt gerade die Kinder ansprichst, genau für meine Kinder bin ich auf der Suche nach einem tollen Vater. Ja, aber so funktioniert das doch alles nicht. Das weißt du, das brauche ich ja gar nicht zu sagen. Und es ist doch nicht nur das Problem, dass du keinen Mann findest und keine Liebe findest. Du machst dich körperlich doch auch, ruinierst du dich doch vollkommen. Bis an die Grenze, wirklich, ich sag das nicht leichtfertig. Du gehst körperlich für die Hunde, du stirbst, Samantha, wenn du so weitermachst. Ich weiß, mein Blutdruck ist am Arsch. Ich habe einen Blutdruck von 80 zu 50. So, und möchtest du deine Kinder allein die lassen? Die Leber wäre das scheiße, ich weiß es ja. Also es ist wirklich höchste Eisenbahn, es ist höchste Not angesagt. Ich weiß, ich kriege ja momentan auch Magensonden. Ich kriege Fresobin, das ist so eine Astronautenkost. Mhm. Ja, von meinem Hausarzt jeden Vormittag. Mhm. Ich bekomme Glucose, diese Flüssigkeit. Was sagst du, Mensa? Du kennst du meine Sendung? Hörst du? Ich bin ja. Nee, ich meine, siehst du und hörst du die öfters? Ich höre sie jeden Abend. Ja, dann weißt du, dass ich mit einem Psychologen immer im Hintergrund arbeite. Ja. Oder eine Psychologin. Heute ist das die Elke. Alle Psychologen, die bei mir arbeiten, genießen mein 1000%iges Vertrauen. Mhm. Das sind keine Labertaschen. Es gibt so viele Labertaschen bei Psychologen. Meine Leute sind das nicht hier. Ich möchte, dass du jetzt mit der Elke redest und detailliert mit Elke durchsprichst, wie du jetzt ganz schnell auch eine Psychotherapie oder in eine psychosomatische Klinik kommst. Okay. Und das musst du auch mit wirklich wollen. Denke bitte an deine Kinder, an die Verantwortung, die du trägst, aber auch die Verantwortung für dein eigenes Leben. Ich liebe meine Kinder. Ja, und ich hoffe, dass du dich auch liebst. Nee. Ja, aber darauf soll es dann irgendwann aber auch hinauslaufen, dass du dich auch lieben lernst. Und dann wirst du vielleicht deine Liebe finden. Du legst auf, wir rufen dich zurück. Ich wünsche dir noch was. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich die Regie fragen, was machen wir jetzt? Gisela, hallo? Hallo? Jetzt höre ich nichts. Miles, 17 Jahre. Hallo? Hallo, ja? Ja, schön. Es funktioniert. Durch irgendwelche Drähte bist du jetzt zu mir gekommen. Alles klar, das ist gut. Du heißt Mills? Nee, Miles. Miles Davis. Mein Gott, bin ich doof. Miles, 17 Jahre, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, sag ich mal so, umschrieben Geld eigentlich. Weil mein Vater, den ich nicht sehr oft gesehen habe in meiner ganzen Jugend und Kindheit, ist jetzt Ende September diesen Jahres beim Kanuunfall mit einem Freund ums Leben gekommen. Mhm. Also der Freund hat überlebt. Mhm. Und habe ich dann halt mitbekommen durch eine Zeitungsanzeige von Todesanzeige. Mhm. Und also erst durch die Zeitung, es hat dich niemand angerufen? Nee, die Freundin hat das alles so, also die Freundin von meinem Vater hat das alles so zurückgehalten ein bisschen, dass es nicht an mich rankommt oder so. Mhm. Auf jeden Fall, also wurde ich in seinem Testament als Erbe, ich weiß nicht, wie man es nennt, berücksichtigt. Vorgesehen, ja. Ja, und habe eine sehr hohe Summe Geld von ihm geerbt. Mhm. Obwohl ich ihn, das war sehr überraschend für mich, weil ich ihn ja eigentlich nie richtig gesehen habe. Ja, wie viel hast du geerbt? Ja, knapp 500.000 Mark. 500.000 Mark. Ja, und ich wollte mal fragen, was man mit so viel Geld machen will. Machen will. Ich bin ja kein Finanzberater. Nee, Mann. ich habe schon mir mehrere Ratschläge geholt, also die sagen, auf die Bank bringen oder so. Und 500.000 Mark ist eine ordentliche Stange Geld für einen 17-Jährigen. Ja. Kannst du darüber verfügen auch schon? Ich habe die Vollmacht für das. Das ist auch einfach auf dem Konto oder auf Sparbuch ist das. Mhm. Und das gehört jetzt mir praktisch. Mhm. Ist das nicht für dich auch sehr sehr verführerisch? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe auch schon gesagt, ich wohne mit meiner Freundin alleine hier zusammen in Hamburg und habe auch schon gesagt, wir fliegen damit mal im Urlaub. Aber ist ja natürlich noch sehr viel Geld dann über. Ja, also ich finde schon, dass man sich einen schönen Urlaub gönnen sollte davon. Auf keinen Fall, das ist natürlich alles gleich verprasst. Ja, genau. Auf keinen Fall. Deswegen, was gibt es da alles zu machen? Das kann man irgendwie anlegen. Du kannst dir vielleicht eine Wohnung kaufen. Mhm. Vielleicht auch keine schlechte Idee. Ja. Oder setz dich mal mit irgendjemandem von deiner Bank oder Sparkasse zusammen. Mhm. Die haben vielleicht ein paar Ideen, dass das auch ein bisschen gewinnbringend angelegt wird. Ich weiß nicht, was du für Pläne hast. Willst du studieren oder was hast du vor? Ja, ich denke mal irgendwie, dass ich auch mal studieren will. Ja, dass dein Studium vielleicht finanziert ist dadurch durch einen kontinuierlichen Zinsgewinn. Also, da gibt es ja genug Leute, die da auch gute Ahnung haben. Und, Ja, es war ziemlich überraschend für mich. Also ich hätte das nie gedacht. Vor allen Dingen, weil er sich auch kaum gemeldet hat. Und also es war echt ein... Was hat denn dein Vater vom Beruf gemacht? Ja, der war Werbetexter. Werbetexter, warst du auf seiner Beerdigung? Ja, die Freundin hat eine gemacht, eine Trauerfeier, hat uns aber nicht eingeladen. Mhm. Wer ist uns? Ja, meine Mutter, also gibt's war da noch? Nicht verheiratet, meine Mutter und er. Also hat uns nicht eingeladen, meine Eltern und mein Stiefvater und mich. Mhm. Und ich habe das dann durch einen alten Freund von meinem Vater, der hat uns halt angerufen, dass dann eine Trauerfeier ist und dann sind wir auch hingefahren. Warst du traurig? Oder ja, du... also auf jeden Fall. Ich fand das ziemlich mies von ihr. Ja, das ist klar. Nee, hat dich das auch sehr berührt, dass dein Vater gestorben ist? Oder ja, da ich ihn ja nicht so oft gesehen habe, also Trauer konnte ich das nicht nennen. Also irgendwie kannte ich ihn ja auch nicht richtig. Und was sagen jetzt dein Stiefvater und deine Mutter zu diesem Riesen? Ja, also meine Mutter war sehr traurig darüber. Mhm. Und was sagen die zu dem Erbe? Ja, also die sind ziemlich, wie soll ich sagen, geldgeil. Die wollen das haben, oder? Ja, genau, deswegen, also ich traue mich auch nicht so ganz, die zu fragen, was ich damit machen soll. Mhm. Also geh mal zu einer Bank und lass dich da mal ganz neutral beraten, was die so meinen. würde ich jetzt so spontan mal sagen. Mhm. Vor allen Dingen im Hinblick auch auf ein Studium, dass du ja. das Studium gut finanziert bekommst demnächst. Ne? Ja, genau. Ich will auch echt nicht das auf den Kopf hauen. Das bringt's ja nicht. Einen kleinen Urlaub ist okay und dann wird das angelegt, das Geld. Mhm. Ja? Alles klar. Ja, dann ein gutes Anlegen. Ne? Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir Gisela dran. Ja. Gisela ist wie alt? 58. 58. Es hat ja nach mehrmaligen Rausschmiss jetzt geklappt. Es ist Chaos ein bisschen bei uns. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe das erste Mal heute versucht und bin ja durchgekommen. Da bin ich ja schon ganz happy. Also und jetzt haben wir uns aber. Wir haben nicht nur so ganz, ja doch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also dein Thema. Es ist also auch eine euphorische ältere Dame jetzt wieder, die mit der Liebe wegen. Es fing mit Ilse an und hört mit Gisela auf. Ich kann sagen, es gibt die Liebe auf die erste Mail. Ich meine, das Internet verliebt sein ist ja nicht so außergewöhnlich. Ja. Aber mir schon, es ist also nicht dieses normale Chatten gewesen, da war ich also noch nie drin, sondern ich bin Katzenerin. Und es gibt ein Katzenforum im Internet und da gibt es Steckbriefe von anderen Katzenfreunden und dergleichen. Und da war unter anderem ein Steckbrief von einem Günther in Sri Lanka. Das war aber keine Katze. Nein, das war keine Günther Katze. Günther Weinmann. Das ist der Katzeninhaber. Der Katzeninhaber, ja. Katzenbesitzer. Der lebt in Sri Lanka. Ja, arbeitet dort, ist Wiener, geborener Wiener und arbeitet dort als Software-Ingenieur für eine Wiener Firma im Internet. In deinem Alter? Ja, 58 auch und wollte an für sich sein Lebensabend so als Aussteiger dort beenden. Das hast du gerade gesagt, Liebe auf die erste Mail. Ja, ja. Was hat er denn darüber gebracht? Wir haben ja, also die ersten Mails jetzt ein bisschen übertrieben. Es hat schon einige Mails gedauert, bis wir merkten, dass da also mehr war als nur in unsere Katzenliebe miteinander. Aber ich muss sagen, nach der ersten Mail habe ich schon gedacht, oh, das ist also eine Brieffreundschaft oder eine Mailfreundschaft jetzt oder Bekanntschaft, die immer ganz anders ist vom Inhalt her und dergleichen. Und wie gesagt, nach einigen Mails haben wir gemerkt, es funkte also mehr. Er hat von mir gar kein Foto gehabt. Er wusste gar nicht, wie ich aussehe. Ich wusste vom ersten Tag an, wie er aussieht. Warum? Weil er in seiner Homepage ein Foto hatte. So, ich konnte mir das ansehen. Hatte auch ganz tolle Geschichten über die Katzen da und über seine Urlaube teilweise. Könnte mir vorstellen, dass man dann sehr schnell auf die Idee kommt, ach, ich mache meinen nächsten Urlaub nach Sri Lanka. Mache ich, ja. Hey, ist das geplant? Im Januar fliege ich nach Sri Lanka. Das heißt, du hast ihn persönlich noch gar nicht kennengelernt? Nein. Also Sex und so kannst du noch nichts erzählen? Nö, nur Cybersex im Internet, ist jetzt in Anführungsstrichen. Ja, Fotos schon, ne? Und geschrieben auch. Und, also es ging schon übers Internet ein bisschen ab. Über die E-Mails. Über E-Mails. Ja, das schon. Auch erotisch und sexuell. Ja. Ihr das älteren Leute, wie ihr alle draus seid. Also da denkt man, die sitzen brav und stricken. Ich habe also vor 7 Jahren das zweite Mal verwitwet und habe danach gesagt, nie mehr ziehe ich mit einem Mann zusammen. Ich muss sagen, ich habe 2 gute Ehen gehabt. Aber ich habe gesagt, nö, ich bin jetzt alleine 7 Jahre, ich kann machen, tun, was ich will. Nie mehr mit einem Mann zusammen. Aber es ist so, der Günther bricht seine Zelte ab dort unten das nächste Jahr und kommt zu mir ins Ruhrgebiet. Ach. Wir werden unseren Lebensabend, obwohl wir uns noch nicht persönlich kennengelernt haben, gemeinsam. Meinst du nicht, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man doch erstmal sich kennenlernen soll? Ich habe gedacht, dass du das sagst. Ja, ich bin da wirklich. Ich habe so viele Bekannte und ich bin an und für sich gar nicht so ein impulsiver Mensch schon in der Beziehung. Mhm. Ich stehe also ziemlich fest mit dem Bein im Leben. Aber ich muss das sagen, es ist ganz, ganz anders, was mich da überrannt hat in dem Sinne. Es ist also. Warst du verheiratet? Ja, zweimal. Zweimal. Und gute Ehen. Ja, und seit wann bist du jetzt alleine? 7 Jahre, fast 8 Jahre. 7 Jahre. Und jetzt, das ist das erste Mal, dass ich wieder so richtig voll in dich eingeschlagen habe. Ja. So sehr wie noch nie vorher. Ja. Muss ich sagen, noch nicht mal so sehr wie in den beiden Ehen. Also es ist also super. Und ich kann auch jedem raten in meinem Alter, wie auch die Ilse vorhin gesagt hat, sich nicht beirren lassen von irgendwelchen Meinungen anderer Leute. Man soll seinen Weg gehen. Und was vergebe ich mir? Meine Söhne haben gesagt, wenn es nicht hinhaut, hast du wenigstens meinen Urlaub in Sri Lanka gemacht. Klar, ne? Klar, so würde ich es auch sehen. Ja. Ne? Also ja. Fahr runter, guck ihn dir an und wenn es wirklich so toll ist, wie du es dir denkst, dann baut euch die gemeinsame Zukunft auf. Wir haben seit dem 13.06. 1648 Mails getauscht. Kostet ja ein Vermögen. Nö. Nein, das kostet nicht. Nein, natürlich. Aber 1648, wir sind dabei, es ging Buch der Rekorde, das haben wir angeleiert. Das gibt es also auf der ganzen Welt noch nicht. Also, wir sind natürlich alle sehr gespannt, wie es da ist. Ich werde mich nach meiner Rückkehr im Januar melden und werde berichten, was gewesen ist. Wann bist du genau zurück? Am 18.01. komme ich zurück. Am 18.01. Da sind wir auch wieder auf Sendung nach der Weihnachtspause. Ich bitte um einen Anruf. Mache ich. Ich faxe, wie heute bin ich ja schnell durchgekommen bin. Und ich werde berichten, ob es jetzt noch besser war oder. Aber so machen wir es. Schönen Aufenthalt. Danke. Toi. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik, Jeanette Krause hat aber keine Schuld an unserem technischen Chaos hier. Das ist hier unsere technische Infrastruktur. Die Jeanette hat damit nichts zu tun. Morgen ist Stefan Raab hier. Eine Stunde lang. Ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen und Fragen hier loswerden. An ihn um 1 sind wir auf Sendung Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ciao.